Kundgabe 6486. Empfangen durch Bertha Dodde am 27.02.1956. Merkmal der Wahrheit, Jesus Christus. Liebe. Alles, was von mir zeuget, ist Wahrheit. Denn niemals wird mein Gegner Zeugnis ablegen für mich und meinen Namen. Wo also für mich und mein Reich gesprochen wird, wo mein Name verherrlicht und meines Erlösungswerkes Erwähnung getan wird, um auch die Mitmenschen zu mir hinzuführen, wo das klare Evangelium der Liebe gepredigt wird, dort kann nie und nimmer mein Gegner am Werk sein. Vorausgesetzt immer, dass nicht nur leere Worte dahergeredet werden, die mit dem lebendigen Verkünden Jesu Christi nichts mehr gemein haben. Und so könnet ihr jederzeit ein rechtes Urteil fällen, wie und wann euch die Wahrheit verkündet wird, die in mir ihren Ursprung hat. Denn mein Erlösungswerk wird stets hervorgehoben werden als Zeichen göttlichen Ursprungs der Lehren, die ich selbst verbreitet wissen will, unter den Menschen. Und so dürfte euch Menschen die Prüfung nicht schwerfallen, so wie ihr ernstlich gewillt seid, die Wahrheit entgegenzunehmen. Dann wird Jesus Christus selbst der Prüfstein sein, denn nimmermehr verkündet mein Gegner ihn, vielmehr wird er alles tun, um das Erlösungswerk Christi zu entkräften, um die Menschen zu verhindern, bei ihm Rettung zu suchen von Sünde und Tod. Die Liebe allein, die der Mensch Jesus euch auf Erden vorgelebt hat, kann euch erlösen. Und darum muss seine göttliche Liebelehre stets herausgestellt werden. Es muss die Liebe gepredigt und ausgelebt werden von allen denen, die meine rechten Vertreter sind, auf Erden, die in meinem Namen reden, die euch die Wahrheit aus mir zuführen. Und wieder habt ihr ein sicheres Merkmal eines echten Vertreters meines Namens. Liebe predigt und Liebe wirken. Wo dies fehlt, kann nicht die Wahrheit sein, weil ich selbst nicht sein kann, wo keine Liebe ist. Ich selbst aber nur der Ausgang von Wahrheit sein kann. Es braucht denn also keine Streitigkeiten entstehen darüber, ob ich selbst oder mein Gegner am Werk ist, so euch Menschen ein Wissen zugeleitet wird, das den Anspruch erhebt, Wahrheit zu sein. Denn diese Merkmale könntet ihr stets selbst erkennen, und wo sie fehlen, könntet ihr mit Recht ablehnen, was euch angeboten wird. Nur müsstet ihr immer achten darauf, dass ihr nicht durch leere Worte euch täuschen lasset. Denn mein Gegner bedient sich solcher Worte auch, die aber von jedem Menschen als Truglicht erkannt werden, der ernsthaft die Wahrheit begehret. Und also liegt es an euch selbst, ob ihr wahrheitsgemäßes Geistesgut empfanget und es erkennet. Ihr brauchet nicht im Irrtum zu wandeln. Es wird euch niemals unmöglich sein, solche zu erkennen. Denn euer Wille selbst bestimmt eure Urteilsfähigkeit. Ihr dürfet jegliches Geistesgut unbedenklich ablehnen, das nicht Jesus Christus und sein Erlösungswerk in den Mittelpunkt stellt. Denn dann werde auch ich nicht recht erkannt, der ich in Jesus Christus das Erlösungswerk vollbrachte und ewig nicht mehr zu trennen bin von Jesus, mit dem ich eins werden konnte, durch seine übergroße Liebe zu mir und zu den Mitmenschen. Wer mich anerkennen will, der muss auch Jesus Christus anerkennen, denn er und ich ist eins. Und so wie eine Lehre dies nicht klar erkennen lässt, kann sie nicht als reine Wahrheit gelten, und es wird auch dann die uneigennützige Liebe nicht herausgestellt werden, die allein der Wille des Menschen Jesus war und somit auch mein Wille ist und also Inbegriff ist der Lehre, die Jesus auf Erden verkündet hat und die stets verkündet werden muss, aber niemals verkündet wird dort, wo mein Gegner die Wahrheit zu verdrängen und durch eigenes Wissen zu ersetzen sucht. Achtet dieser Merkmale, und ihr werdet hell und klar auch jede Irrlehre erkennen, selbst wenn sie von schönen Worten gebildet ist, die aber den lebendigen Glauben an Jesus Christus und die allein wirksame Liebe vermissen lassen. Und nehmet unbedenklich an jede Lehre, die mich in Jesus Christus bezeuget. Amen.